So weit, so gut. Aber ich sage euch, irgendwann da, im blaublauen Dämmern vor einer fantastischen Nacht, wenn alle Geschichten noch einmal erzählt sind, naja, vielleicht noch die Göttin im Aluminiumslip den Gummischwanz wedelnd ihr Ave Maria röhrt und alle noch mal auf den vorletzten herrlichen Trip ins ewige universelle Las Vegas schickt, da wo die Balladen den Jackpot nur dir prophezeien. Ich sage, im Dämmern vor einer fantastischen Nacht wird er oder sie oder es auf der Bühne erscheinen. Vielleicht, wenn die Eule fliegt und der Nachtvogel lacht, im blaublauen Dämmern vor einer fantastischen Nacht. Er, sie oder es, jedenfalls aus dem Nachtigalltal, vielleicht aus der Unter-, vielleicht aus der Oberstadt, vielleicht eine Feder im Haarkranz, vielleicht völlig kahl, vielleicht eine Ratte am Kragen und Ringe am Fuß, vielleicht auch im Blaumann, warum nicht im Jogginganzug, warum nicht im Abendkleid mit einem Reißverschluss. Ich sage euch, aufgespielt wird dann aber und wie auf einer Gitarre aus einem ganz anderen Stoff. Nach Kinderlachen klingt die und nach rieselndem Schnee und nach einer Rollbahn und einer Kalaschnikow. Nach allen vier Winden und Schreien aus Hunger und Wut. Nach einem ganz anderen Tanzen und Taktschlag im Blut. Ich höre schon die Meister von früher, wie krähen so laut. Das klingt ja ganz falsch und am Leben gegriffen und wahr. Schon um die Jahrhundertwende, veraltet und out. Wir werden sie trösten, sie sind ja auch wirklich verstört. Weil wirklich die wirklichen Töne jetzt wirklich ertönen. Weil wirklich die wirklichen Storys erzählt werden, man hört. Vom wirklichen Hunger und Durst und vom wirklichen Kampf, vom wirklicher Liebe und Lust und vom wirklichen Leid, dann löst sich vielleicht der schon viel zu lang dauernde Krampf und stellen sich die ganz alten Fragen der ganz neuen Zeit. Wer hungert, warum? Und wer lässt sich verraten, weshalb? Und wem gehört was? Und warum rennt zum Metzger das Kalb? So weit, so gut. Und ich sage euch, irgendwann da, wenn diese Geschichten noch einmal erzählt sind, naja, dann geht durch das Land ein Stöhnen, ein großes Aha. Na dann aber Vorsicht und schüren den kalten Verdacht vor einer Begeisterung, die uns besoffen macht. Vielleicht, wenn die Eule fliegt und der Nachtvogel lacht, im blaublauen Dämmern vor einer fantastischen Nacht.